Der Zauberberg von Thomas Mann. Erster Teil. Bearbeitung Valerie Stiegele. Komposition Michael Riesler. Regie Ulrich Lampen. Die Geschichte Hans Castorps, die wir erzählen wollen, ist sehr lange her. Sie ist sozusagen schon ganz mit historischem Edelrost überzogen. Das wäre kein Nachteil für eine Geschichte, sondern eher ein Vorteil. Denn Geschichten müssen vergangen sein, und je vergangener, könnte man sagen, desto besser für sie. Die hochgradige Verflossenheit unserer Geschichte rührt daher, dass sie vor einer gewissen, Leben und Bewusstsein tief zerklüftenden Wende und Grenze spielt. Sie spielt in der Welt vor dem großen Kriege, mit dessen Beginn so vieles begann, was zu Beginnen wohl kaum schon aufgehört hat. In jenen Tagen also reiste Hans Castorp, ein einfacher junger Mensch, im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davos im Graubündischen. Er fuhr auf Besuch für 3 Wochen. Ankunft. Hans Castorp befand sich allein im Abteil. Er saß bei niedergelassenem Fenster, und da der Nachmittag sich mehr und mehr verkühlte, so hatte er, Familiensöhnchen und Zärtling, den Kragen seines Sommerüberziehers aufgeschlagen. 2 Reisetage entfernen den Menschen seiner Alltagswelt. All dem, was er seine Pflichten, Interessen, Sorgen, Aussichten nannte. Der Raum, der sich zwischen ihn und seine Pflanzstätte wälzt, bewährt Kräfte, die man gewöhnlich der Zeit vorbehalten glaubt. Gleich ihr stellt er innere Veränderungen her, indem er die Person des Menschen aus ihren Beziehungen löst und ihn in einen freien und ursprünglichen Zustand versetzt. Dergleichen erfuhr auch Hans Castorp. Er hatte nicht beabsichtigt, diese Reise sonderlich wichtig zu nehmen. Ich fahre einfach für 3 Wochen in die Schweiz, um meinen kranken Vetter zu besuchen. Noch gestern war er völlig in dem gewohnten Gedankenkreise befangen gewesen. Hatte sich mit dem jüngst Zurückliegenden, seinem Examen und dem unmittelbar Bevorstehenden, seinem Eintritt in die Praxis bei Tunder und Wilms beschäftigt. Schiffswerft, Maschinenfabrik und Kesselschmiede. Jetzt aber war ihm, als ob die Umstände seine volle Aufmerksamkeit erforderten. Das Ganze ist wohl doch nicht auf die leichte Achsel zu nehmen. Schließlich komme ich zum ersten Mal in eine solche Höhenregion, wo ja, wie man weiß, völlig ungewohnte, dünne und spärliche Lebensbedingungen herrschen. Es fing an, ihn zu erregen, ihn mit einer gewissen Ängstlichkeit zu erfüllen, und er wünschte, am Ziel zu sein. Bin ich erst einmal dort oben, werde ich leben wie überall. Er sah hinaus. Der Zug wand sich gebogen auf schmalem Pass. Wasser rauschten in der Tiefe zur Rechten. Links strebten dunkle Fichten zwischen Felsblöcken gegen einen steingrauen Himmel empor. In einer solchen Höhe war ich ja noch nie. Schließlich aber hatte der Aufstieg ein Ende und der Zug rollte auf ebener Talsohle dahin. Tag du, steig nur aus. Komm heraus, geniere dich nicht. Wie Hans Castorp zum Fenster hinaussah, stand sein Vetter Joachim Ziemsen auf dem Perron. So gesund aussehend wie in seinem Leben noch nicht. Ich bin aber noch nicht da. Doch, du bist da. Zum Sanatorium ist es näher von hier. Gib mal deine Sachen her. Du siehst ja aus, als ob du gerade aus dem Manöver kämst. Du wirst mir nicht weismachen wollen, dass du noch etwas hast. Hans Castorp sah den Vetter von der Seite an. Während sie draußen vor dem Stationsgebäude einen Wagen bestiegen, der sie direkt zum Berghof fahren sollte. Joachim war größer und breiter als er. Ein Bild der Jugendkraft. Wie für die Uniform geschaffen. Mit seinen großen schwarzen Augen und dem dunklen Schnurrbärtchen wäre er geradezu schön gewesen, wenn er nicht abstehende Ohren gehabt hätte. Sie waren sein einziger Kummer und Lebensschmerz gewesen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Jetzt hatte er andere Sorgen. Also du kommst doch gleich mit mir nach Hause. Ich sehe wirklich kein Hindernis. Gleich mit dir? Gleich wann? Nein, 3 Wochen. Das geht dann doch nicht so flott mit mir, du. Und 3 Wochen nach Haus. Das sind so Ideen von unten. Ich bin ja wohl braun, aber das ist hauptsächlich Schneeverbrennung und hat nicht viel zu bedeuten. Wie Hofrat Behrens auch immer sagt. Und bei der letzten Generaluntersuchung hat er gesagt, ein halbes Jahr wird es wohl ziemlich sicher noch dauern. Ein halbes Jahr? Bist du toll? Du bist ja schon fast ein halbes Jahr hier. Man hat doch nicht so viel Zeit. Ja, Zeit. Die springen hier um mit der menschlichen Zeit, das glaubst du gar nicht. Du wirst schon sehen. Man ändert hier seine Begriffe. Du hast dich aber doch prachtvoll erholt. Meinst du? Es geht mir ja besser. Aber gesund bin ich eben noch nicht. Links oben, wo früher Rasseln zu hören war, da ist es jetzt nicht mehr so schlimm. Aber unten ist es noch sehr rau. Und dann gibt es auch im zweiten Interkostalraum Geräusche. Wie gelehrt du geworden bist. Eine nette Gelehrsamkeit. Die hätte ich gerne im Dienste schon wieder verschwitzt. Aber ich habe noch Sputum. Sputum? Mit einem zugleich lässigen und heftigen Achselzucken zog Joachim aus der Seitentasche seines Alsters eine flache, geschweifte Flasche aus blauem Glase mit einem Metallverschluss heraus. Sowas haben die meisten von uns hier oben. Es hat doch einen Spitznamen. Blauer Heinrich. Du siehst hier die Gegend an? Ja. Großartig. Im Schnee nimmt sie sich besser aus. Aber man sieht sich sehr satt an ihr. Wir alle hier oben haben sie ganz unaussprechlich satt. Joachim hatte die Wendung »wir hier oben« schon des Öfteren gebraucht, was Hans Castorp auf irgendeine Weise beklemmend und seltsam anmutete. Unser Sanatorium liegt noch höher als der Ort. Am allerhöchsten liegt das Sanatorium Schatzalp. Die müssen im Winter ihre Leichen per Bobschlitten hinunter befördern, weil dann die Wege nicht befahrbar sind. Ihre Leichen? Na, höre mal. Auf dem Bobschlitten? Du bist ja richtig zynisch geworden in diesen 5 Monaten. Wieso denn? Das ist den Leichen doch einerlei. Übrigens kann es wohl sein, dass man zynisch wird hier bei uns. Behrendt selbst ist auch ein alter Zyniker. Ein famoses Huhn nebenbei. Alter Chorstudent und glänzender Operateur. Er wird dir gefallen. Dann ist da noch Dr. Krukowski, der Assistent. Im Prospekt ist besonders auf seine Tätigkeit hingewiesen. Er treibt nämlich Seelenzergliederung mit den Patienten. Seelenzergliederung? Das ist ja widerlich. Also sowas... Hans Castorp lachte, dass ihm die Tränen herunterliefen. Joachim lachte ebenfalls herzlich. Und so kam es, dass die jungen Leute vor dem Portal des internationalen Sanatoriums Berghof in großer Aufgeräumtheit aus ihrem Wagen stiegen. Nummer 34. Da war ja kein Mensch zu sehen in der Halle. Wo sind denn die Gäste? In der Liegekur. Ich hatte Ausgang heute, weil ich dich abholen wollte. Sonst liege ich auch nach dem Abendessen auf dem Balkon. Was? Ihr liegt noch bei Nacht und Nebel auf dem Balkon? Ja, das ist Vorschrift. Hier bist du, direkt neben mir. Nummer 34. In der Klarheit des Deckenlichts zeigte sich das Zimmer heiter und friedlich. Mit weißen praktischen Möbeln, weißen waschbaren Tapeten, einem reinlichen Linoleum-Fußbodenbelag und leinenen Vorhängen. Die Balkontür stand offen. Ein nettes Zimmer. Hier lässt sich gut und gern ein paar Wochen hausen. Vorgestern ist hier eine Amerikanerin gestorben. Behrens meinte gleich, dass sie fertig sein würde, bis du kämest und dass du das Zimmer dann haben könntest. Vorgestern Abend hatte sie noch 2 Blutstürze und damit war Schluss. Sie haben natürlich gründlich ausgeräuchert, mit Formalin, weißt du? Ausgeräuchert, das ist famos. Ja, Methylaldehyd, das hält die stärkste Bakterie nicht aus, aber sticht in die Nase, nicht? Sag mir, wird hier nicht geheizt? Nein, wir werden ziemlich kühl gehalten. Da muss es anders kommen, bis im August die Zentralheizung angezündet wird. August, aber mich friert. Mich friert abscheulich, nämlich am Körper, denn im Gesicht bin ich ganz echauffiert. Da, fühl doch mal, wie ich brenne. Das ist die Luft hier und hat nichts zu sagen. Behrendt selbst hat den ganzen Tag blaue Backen. Manche gewöhnen sich nie. Na go on, wir kriegen sonst nichts mehr zu essen. Sie gingen geräuschlos den Kokosläufer des schmalen Korridors entlang. Glocken aus Milchglas sandten von der Decke ein bleiches Licht. Die Wände schimmerten weiß und hart. Was ist das denn? Hans Castorp blieb stehen und sah seinen Vetter an. Es war Husten offenbar, aber ein Husten, der keinem anderen ähnelte, den er jemals gehört hatte. Ja, mit dem verglichen jeder andere ihm bekannte Husten eine prächtige und gesunde Lebensäußerung gewesen war. Ja, bei dem sieht's böse aus. Ein österreichischer Aristokrat, weißt du, eleganter Mann und ganz wie zum Herrenreiter geboren. Und nun steht es so mit ihm. Aber er geht noch herum. Also weißt du, dieser Husten, Das ist ja gar kein lebendiger Husten mehr. Das ist ja förmlich, als ob man dabei in den Menschen hineinsehe, in diesen Herrenreiter. Alles ein Matsch und Schlamm. Du brauchst es mir nicht zu beschreiben. Ich höre es ja jeden Tag. Im Restaurant. Im Restaurant war es hell, elegant und gemütlich. Es wurde, wie Joachim erklärte, hauptsächlich von außer der Zeit speisenden Gästen benutzt. Das Essen ist ganz vorzüglich. Doch Joachim tat den Gerichten nicht viel Ehre an, während er mit Vergnügen, ja mit einer gewissen Hingebung von dem Wein trank. Ich habe die Küche satt. Das haben übrigens alle hier oben. Ja, wirklich brillant, dass du gekommen bist. Jemand, mit dem man ein vernünftiges Wort reden kann. Das ist doch einmal eine Abwechslung in dem ewigen grenzenlosen Einerlei. Aber die Zeit muss euch doch eigentlich schnell hier vergehen. Schnell? Sie vergeht überhaupt nicht. Es ist gar keine Zeit. Und es ist kein Leben. Sag mal selbst, ob es nicht traurig für mich ist. Da war ich nun schon genommen und im nächsten Monat könnte ich meine Offiziersprüfung machen. Stattdessen lungere ich hier herum mit dem Thermometer im Mund und stagniere wie ein... Ja, ganz wie ein fauliger Tümpel. Tümpel. Oh. Nur hör mal, du schläfst ja fast ein. Komm, es ist Zeit, zu Bett zu gehen für uns beide. 9 Uhr. Es ist überhaupt keine Zeit. Aber er ging doch mit, etwas gebückt und steifbeinig, wie ein Mensch, der von Müdigkeit förmlich zu Boden gezogen wird. Da sitzt Krokowski. Ich muss dich, glaube ich, rasch noch vorstellen. Dr. Krokowski saß am Kamin des Konversationszimmers und las eine Zeitung. Er war mittleren Alters, breitschultrig, fett und von durchscheinender, ja phosphoreszierender Blässe, die noch gehoben wurde durch die dunkle Glut seiner Augen, die Schwärze seiner Brauen und seines in zwei Spitzen auslaufenden Vollbartes. Seien Sie uns willkommen, Herr Castorp. Möchten Sie sich rasch einleben und sich wohlfühlen in unserer Mitte? Sie kommen zu uns als Patient, wenn ich mir die Frage erlauben darf. Oh nein, ich bin nur hier, um meinen Vetter zu besuchen. 3 Wochen zur Erholung nach dem Examen. Ich bin Gottlob ganz gesund. Wahrhaftig? Aber dann sind Sie eine höchst studierenswerte Erscheinung. Mir ist nämlich ein ganz gesunder Mensch noch nicht vorgekommen. Was für ein Examen haben Sie denn abgelegt, wenn die Frage erlaubt ist? Ich bin Ingenieur, Herr Doktor. Ach, Ingenieur, das ist wacker. Und Sie werden hier also keinerlei ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen, weder in körperlicher noch in psychischer Hinsicht? Nein, ich danke 1000 Mal. Nun, so schlafen Sie denn wohl, Herr Castorp. Im Vollgefühl Ihrer untadeligen Gesundheit. Schlafen Sie wohl. Und auf Wiedersehen. Damit entließ Dr. Krokowski die jungen Leute und setzte sich wieder zu seiner Zeitung nieder. Das war also dieser Seelenzergliederer. Er sieht ja sehr bedeutend aus, aber mit seiner Chaussure, höre mal, da steht es scheußlich. Grauwollene Socken und dann diese Sandalen. War er zum Schluss eigentlich beleidigt? Er ist etwas empfindlich. Du hättest die ärztliche Behandlung nicht so brüsk zurückweisen sollen, wenigstens nicht die psychische. Er sieht es nicht gern, wenn man sich dem entzieht. Auf mich ist er auch nicht besonders zu sprechen, weil ich ihm nicht genug anvertraue. Aber dann und wann erzähle ich ihm doch einen Traum, damit er was zu zergliedern hat. Nun, dann habe ich ihn eben vor den Kopf gestoßen. Gute Nacht, du, ich falle um. Gute Nacht. Um 8 hole ich dich zum Frühstück ab. Der Schlaf übermannte Hans Castorp kaum, dass er das Nachttischlämpchen gelöscht hatte. Aber er schreckte noch einmal auf, da er sich erinnerte, dass in diesem Bette vorgestern jemand gestorben sei. Es wird nicht das erste Mal gewesen sein. Es ist eben ein Totenbett. Ein ganz gewöhnliches Totenbett. Und er schlief ein. Aber sobald er eingeschlafen war, begann er zu träumen. Und träumte fast unaufhörlich bis zum anderen Morgen. Hauptsächlich sah er seinen Vetter Joachim in sonderbar verrenkter Lage auf einem Bobschlitten eine schräge Bahn hinabfahren. Auf einem Bobschlitten? Er war so phosphoreszierend bleich wie Dr. Krokowski und vorne auf saß der Herrenreiter, der sehr unbestimmt aussah. Sehr unbestimmt. Wie jemand, den man lediglich hat husten hören. Das ist uns doch ganz einerlei, uns hier oben, sagte der verrenkte Joachim. Und dann war er es, nicht der Herrenreiter, der so grauenhaft breiig hustete. So grauenhaft breiig hustete? Darüber musste Hans Castorp bitterlich weinen. Und so wurde er zwischen verschiedenen Gemütsbewegungen hin und her geworfen, bis der Morgen durch die halboffene Balkontür graute und ihn weckte. Vom Großvater in zwiefacher Gestalt. An sein eigentliches Elternhaus bewahrte Hans Castorp nur blasse Erinnerungen. Vater und Mutter starben weg in der kurzen Frist zwischen seinem 5. und 7. Lebensjahr. Zuerst die Mutter, vollkommen überraschend, an einer Embolie, die augenblicklich Herzlähmung verursachte. Eben lachte sie noch, im Bett sitzend. Es sah aus, als ob sie vor Lachen umfiele. Und dabei tat sie es nur, weil sie tot war. Da Hans Castorps Vater sehr innig an seiner Frau gehangen hatte, so wusste er nicht, darüber hinwegzukommen und starb im übernächsten Frühjahr. Dessen Vater, der Senator Hans Lorenz Castorp, überlebte ihn, wenn auch nur um ein weniges, aber die anderthalb Jahre, bis er starb, verbrachte der verwaiste Hans Castorp in seines Großvaters Hause. Wenn ich genau darüber nachdenke, hat sich mir das Bild meines Großvaters viel tiefer, deutlicher und bedeutender eingeprägt als das meiner Eltern. Hans Lorenz Castorp war ein hochchristlicher Herr gewesen, streng herkömmlich gesinnt und für das Neue schwer zu haben. Für den 7-jährigen Hans Castorp, sowohl wie später in der Erinnerung des Heranwachsenden, war daher die alltägliche Erscheinung des Alten nicht seine eigentliche und wirkliche. In eigentlicher Wirklichkeit sah dieser aus wie auf dem lebensgroßen Gemälde, das ihn in seiner Amtstracht als Ratsherrn der Stadt zeigte. Da steht er in ganzer Figur, die blauen Augen ins Weite gerichtet, in seinem schwarzen, talatigen Überrock, um den Hals die gefältete Tellerkrause. Es war ein vortreffliches Bild, das in dem Beschauer allerlei spanisch-niederländisch-spätmittelalterliche Vorstellungen weckte. Und so war Hans Castorp denn auch im Herzen einverstanden, dass, als es eines Tages hieß, Abschied von ihm zu nehmen, der Großvater in seiner Richtigkeit und Vollkommenheit prangte. Endgültig eingekehrt in seine eigentliche Gestalt. Damit war auch dieser Lebensabschnitt zu Ende. Und Hans Castorp wechselte zum zweiten Mal in seinem jungen Leben Haus und Umgebung. Tienappels. Zu seinem Schaden geschah es nicht, denn er kam zu Konsul Tienappel ins Haus, dem Onkel seiner seligen Mutter und seinem bestellten Vormund, und hatte da nichts zu vermissen. Hans Castorp wuchs auf, bei miserablem Wetter, in Wind und Wasserdunst. Im gelben Gummimantel, wenn man so sagen darf. Und wenn man ihn ansah in seiner blonden Korrektheit, mit seinem gut geschnittenen Kopf, indem ein ererbter und unbewusster Dünkel sich in Gestalt einer gewissen trockenen Schläfrigkeit äußerte, so konnte kein Mensch bezweifeln, dass dieser Hans Castorp ein unverfälschtes und rechtschaffenes Erzeugnis hiesigen Bodens war. Die Atmosphäre der großen Meerstadt, diese feuchte Atmosphäre aus Weltkrämertum und Wohlleben, er atmete sie mit tiefem Einverständnis und gutem Behagen. Ein Sonntagsfrühstück im Alsterpavillon. Mit einem Glas alten Portwein und einer guten Zigarre. Denn namentlich darin war Hans Castorp echt, dass er gern gut lebte. Ja, seines dünnblütig verfeinerten Äußern ungeachtet, innig und fest, wie ein schwelgerischer Säugling an der Mutterbrust, an des Lebens derben Genüssen hing. Arbeiten bekommt mir nun einmal nicht. Eigentlich liebe ich die freie Zeit viel mehr. Lange wusste er nicht recht, was er denn am liebsten werden wollte. Und als es sich entschied... Dass ich mich entschieden hätte, wäre wirklich zu viel gesagt. Als es sich dann entschied, dass er Schiffbau studieren würde, fühlte er wohl... Es hätte auch ganz anders laufen können. Man sieht, wir beurteilen Hans Castorp ohne Überschwang und machen ihn weder besser noch schlechter, als er war. Er war weder ein Genie noch ein Dummkopf. Und wenn wir das Wort mittelmäßig zu seiner Kennzeichnung vermeiden... So geschieht es aus Gründen, die nicht mit seiner Intelligenz und kaum etwas mit seiner schlichten Person überhaupt zu tun haben. Nämlich aus Achtung vor seinem Schicksal, dem wir eine gewisse überpersönliche Bedeutung zuzuschreiben geneigt sind. Als Hans Castorp seine Reise nach Davos antrat, stand er im 23. Lebensjahr, hatte 8 Semester Studienzeit hinter sich, war kürzlich ohne Glanz, immerhin mit gutem Anstande, aus der ersten Hauptprüfung gestiegen und schickte sich an, als Ingenieurvolontär auf der Werft seine praktische Ausbildung zu empfangen. An diesem Punkt nahm sein Weg nun erst einmal eine Wendung. Zur Hauptprüfung hatte er scharf und anhaltend arbeiten müssen und sah, als er heimkam, denn doch noch matter aus, als es zu seinem Typus passte. Dr. Heidekind rät mir zu einer gründlichen Luftveränderung. Nicht bloß Nordsee. Diesmal muss es das Hochgebirge sein. Warum also nicht meinen Vetter in Davos besuchen? Joachim Ziemsen nämlich war krank. Nicht krank wie Hans Castorp, sondern auf wirklich missliche Weise krank. Schon immer hatte er zu Katarrh und Fieber geneigt und eines Tages war richtig auch roter Auswurf da gewesen. Und Hals über Kopf hatte er nach Davos gehen müssen. Auf diese Weise tue ich etwas für mich, bevor ich meinen Posten antrete und leiste gleichzeitig meinem armen Cousin Gesellschaft, der sich dort oben halb zu Tode langweilt. Es war hoher Sommer geworden, als Hans Castorp sich zu der Reise entschloss. Er fuhr auf 3 Wochen. Ehrbare Verfinsterung. Hans Castorp hatte gefürchtet, die Zeit zu verschlafen, da er so überaus müde gewesen war. Aber er war früher als nötig auf den Beinen. Während der Morgentoilette erinnerte er sich seiner verworrenen Träume. So ein Unsinn. Indes er sich die Hände trocknete, trat er auf den Balkon hinaus, der um das ganze Haus umlief und nur mittels undurchsichtiger Glaswände in einzelne Zimmerbereiche geteilt war. Der Morgen war kühl und wolkig. Irgendwo gab es Morgenmusik und Hans Castorp lauschte wohlgefällig, während er die Aussicht betrachtete. Im Garten ging eine ältere Dame von düsterem, ja tragischem Aussehen umher, vollständig schwarz gekleidet, um das wirre schwarzgraue Haar einen schwarzen Schleier gebunden. Sie erinnert an das Bild einer berühmten Tragödin. Mit ihrem großen, verhärmten Mund, in dem südlich blassen Gesicht. Unheimlich war es zu sehen, wie die schwarzbleiche Frau, offenbar ohne es zu wissen, ihre langen, gramvollen Tritte dem Takt der herüberklingenden Musik anpasste. Mir kommt vor, als würde ihre traurige Erscheinung die Morgensonne verdunkeln. Gleichzeitig aber fasste er noch etwas anderes auf. Geräusche aus dem Nachbarzimmer zur Linken, nach Joachims Angabe dem Zimmer eines russischen Ehepaars. Es war ein Ringen, Kichern und Keuchen, dessen anstößiges Wesen dem jungen Mann nicht lange verborgen bleiben konnte, obgleich er sich anfangs aus Gutmütigkeit bemühte, es harmlos zu deuten. Man hätte dieser Gutmütigkeit auch andere Namen geben können, den der Seelenreinheit oder der Schamhaftigkeit, aber auch den der Wahrheitsunlust und Duckmäuserei. Von alledem war etwas in Hans Castorps Verhalten zu den Geräuschen nebenan. Physiognomisch drückte es sich aus in einer ehrbaren Verfinsterung seiner Miene, so als dürfe und wolle er von dem, was er da hörte, nichts wissen. Mit dieser Miene zog er sich von dem Balkon ins Zimmer zurück. Aber dort war das Treiben jenseits der Wand nur noch deutlicher zu hören. Herrgott, Donnerwetter! Nun, es sind Eheleute, in Gottes Namen, soweit ist die Sache in Ordnung. Aber am hellen Morgen, das ist doch stark! Ihm war ganz, als hätten sie schon gestern Abend keinen Frieden gehalten. Aber sind Sie doch krank, da Sie hier sind. Oder zumindest einer von Ihnen. Da wäre etwa Schonung schon am Platze. Aber das eigentlich Skandalöse ist natürlich, dass die Wände hier so dünn sind. Billig gebaut. Schändlich billig gebaut. Wieder fühlte er die trockene Gesichtshitze aufsteigen, an der er schon gestern Abend gelitten hatte. Und als er sein Gesicht mit Wasser zu kühlen versuchte, verschlimmerte sich das Übel nur noch. Frühstück. Tach du, das war ja nun deine erste Nacht hier oben. Bist du zufrieden? Danke, es geht. Etwas konfus geträumt habe ich. Und dann ist das Haus ja wohl sehr hellhörig. Wer ist denn die Schwarze da draußen im Garten? Das ist Toulidö. So wird sie allgemein genannt hier von uns. Denn das ist das Einzige, was man von ihr zu hören bekommt. Toulidö. Alle beide? Wieso das denn? Eine Mexikanerin, kann kein Wort Deutsch und auch Französisch, nur ein paar Brocken. Sie ist seit 5 Wochen hier bei ihrem ältesten Sohn, einem hoffnungslosen Fall, der jetzt ziemlich rasch eingehen wird. Vor 14 Tagen kam der zweite Sohn herauf, weil er den Bruder noch einmal sehen wollte. Beide sind übrigens bildhübsche Kerle. Die Damen waren ganz aus dem Häuschen. Und kaum ist er hier, kriegt er gleich 39,5 Fieber, legt sich ins Bett und wenn er noch aufkommt, sagt Behrens, hat er mehr Glück als Verstand. Das ist ja wirklich schrecklich. Seitdem geht die Mutter nun so herum. Und wenn man sie anspricht, sagt sie immer nur, tous les deux, denn mehr kann sie nicht sagen. Du kannst mich ihr gern vorstellen, wenn es sich gerade so macht, dagegen habe ich nichts. Aber mit dem russischen Ehepaar von nebenan wünsche ich ausdrücklich nicht bekannt zu werden, hörst du? Es sind überaus unmanierliche Leute und wenn ich schon 3 Wochen lang neben ihnen wohnen soll, so will ich sie doch nicht kennen. Das ist mein gutes Recht, dass ich mir das mit aller Bestimmtheit verbitte. Ja, es sind gewissermaßen Barbaren. Unzivilisiert mit einem Wort. Übrigens kannst du ganz unbesorgt sein. Sie sitzen weit von uns fort, am schlechten Russentisch. Schlechten Russentisch? Ja, es gibt nämlich auch einen guten Russentisch, wo nur feinere Russen sitzen. Jedenfalls ist kaum eine Möglichkeit, dass du mit ihnen zusammentriffst. Es ist überhaupt nicht leicht, hier Bekanntschaften zu machen. Schon weil so viele Ausländer unter den Gästen sind. 7 Tische standen im Speisesaal, größere Tafeln, für 10 Personen jede, wenn auch die Gedecke nicht überall vollzählig waren. Nur ein paar Schritte schräg in den Saal hinein und Hans Castorp war schon an seinem Platz. Darf ich den Damen meinen Vetter vorstellen? Hans Castorp aus Hamburg. Er ist gestern Abend angekommen. Aufrecht hinter seinem Stuhle verbeugte Hans Castorp sich steif und freundlich gegen die Tischgenossen, die er kaum sah, geschweige, dass ihm ihre Namen ins Bewusstsein gedrungen wären. Ah, ein neues Gesicht. Angenehm. Aus Hamburg, sagen Sie? Einzig Frau Störs Person und Namen fasste er auf, von der ihm Joachim schon am Vorabend erzählt hatte. Eine Musikersgattin aus Cannstatt. Und laut Joachim das Ungebildetste, was ihm jemals vorgekommen. Ach, ich bin wieder so entsetzlich schlaff heute. Beim Aufstehen hatte ich schon 37,3. Wie wird es da erst nachmittags sein? Man konnte ihr die Bildungsschnitzer wohl zutrauen. So störrisch, unwissend war ihr Gesichtsausdruck, wenn sie beim Sprechen versuchte, eine fein gebildete Miene zu machen, indem sie die Oberlippe von ihren schmalen und langen Hasenzähnen zurückzog. Ich hatte auch 37,3, aber ich fühle mich überhaupt nicht schlaff. Die Tischnachbarin zur Rechten von Hans Castorp war ein unansehnliches Wesen in Schwarz mit matt erhitzten Backen. Vermutlich eine Näherin. Oder Hausschneiderin. Darf ich fragen, wie lange Sie schon hier sind? 5 Monate. Ich bin schon ganze 7 hier. Und Miss Robinson sogar schon 1 Jahr. Zu Hans Castorps Linken saß ein englisches Fräulein, gleichfalls schon angejahrt und sehr hässlich, die blutroten Tee trank, Briefe aus ihrer Heimat las und nicht an der Unterhaltung teilnahm. Ich bin ja nur zu einem kurzen Ferienaufenthalt hier. Ja, mein Vetter leistet mir für 3 Wochen Gesellschaft. Jetzt kam noch ein junger Mann an den Tisch, mit dünnem Schnurrbart, und einem Gesichtsausdruck, als habe er etwas schlecht Schmeckendes im Munde. Ich fühle mich aufgeregt und innerlich gespannt, so als würde mir etwas Besonderes und Entscheidendes bevorstehen. Dabei ist es doch gar nicht der Fall. Ohne jemanden anzublicken, nahm er gegenüber von einem außerordentlich mageren, joghurtlöffelnden Mädchen Platz, indem er es durch sein Verhalten rundweg ablehnte, sich mit dem neuen Gaste bekannt machen zu lassen. Vielleicht ist er ja zu krank, um für solche Äußerlichkeiten noch Sinn und Achtung zu haben. Das Frühstück war keine streng gemeinsame Mahlzeit. Immer wieder betraten gebräunte junge Leute beiderlei Geschlechts trällernd den Speisesaal und hieben mit robustem Appetit in das Frühstück ein. Es wurde vom Wetter gesprochen und davon, wie man geschlafen und wie viel man morgens gemessen hatte. Meine Furcht vor schreckhaften Eindrücken war offenbar überflüssig. Man hat durchaus nicht das Gefühl, sich an einer Stätte des Jammers zu befinden. Pui, was ist denn das für eine verdammte Schlamperei? Hans Castorp zuckte geärgert und beleidigt zusammen. Eine Tür war zugefallen. Und das war ein Geräusch, das er auf den Tod nicht leiden konnte. Die hat euch jemand zufallen lassen. Oder gar hinter sich ins Schloss geworfen. Doch hatte er keine Zeit festzustellen, wer der Missetäter gewesen sei, da Joachim zum Aufbruch drängte. Lass uns gehen, die Ärzte sind offenbar schon durch. Wie du meinst. Es gibt sicher später am Tag Gelegenheit, dich Hofrat Behrens vorzustellen. Du kommst auch mit zum Spaziergang. Gerne. An der Tür wären sie fast mit Hofrat Behrens zusammengestoßen, der im Geschwindschritt hereinkam, gefolgt von Dr. Krokowski, dessen schwarzer, hemdartiger Kittel seine Blässe nicht wenig hob. Hoppla, Achtung, die Herren. Das hätte leicht schlecht ablaufen können für die beiderseitigen Hühneraugen. Das ist wohl der Vetter aus Hamburg. Hans Castorp, zu dienen. Freut mich, freut mich. Der Hofrat reichte Hans Castorp seine Hand, groß wie eine Schaufel. Er war ein knochiger Mann mit heraustretendem Genick und blutunterlaufenen Augen. Was Joachim von seinen Backen gesagt hatte, bewahrheitete sich vollkommen. Sie waren blau. Und so wirkte sein Kopf denn recht farbig gegen den weißen Chirurgenrock. Na? Und will er denn auch zum Militär? I Gott bewahre, was? Ich habe doch gleich gesehen, dass Sie was Ziviles haben, nichts so Waffenrasselndes wie dieser Rottenführer da mit seinem Biereifer. Rottenführer. Sie wären ein besserer Patient als Ihr Vetter, da möchte ich doch wetten. Wollen Sie glauben, dass dieser Bursche immer weg will? Nun ja, Herr Hofrat, ich bin ja schon über 5 Monate hier. Immerzu will er weg, tirrt mich und plagt mich und kann es nicht erwarten, sich da unten schinden zu lassen. Und dabei ist es doch ganz schön hier bei uns. Nun sagen Sie mal selbst, Ziemsen, ob es nicht ganz schön hier ist. Gar keine Frage, Herr Hofrat. Na, Ihr Herr Vetter wird uns schon besser zu würdigen wissen. Damenmangel ist auch nicht. Allerliebste Damen haben wir hier. Wenigstens von außen sind manche ganz malerisch. Aber Sie sollten sich etwas mehr Couleur anschaffen, Castorp. Grün ist ja wohl des Lebens goldener Baum, aber als Gesichtsfarbe ist Grün doch nicht ganz das Richtige. Ohne weiteres trat der Hofrat auf Hans Castorp zu und zog ihm mit Zeige und Mittelfinger ein Augenlid herunter. Selbstverständlich. Total anämisch. Anämisch? Und ob. Wissen Sie was? Das ist gar nicht so dumm von Ihnen, dass Sie Ihr Hamburg mit seiner feuchtfröhlichen Meteorologie mal auf einige Zeit sich selbst überlassen. Und wenn ich Ihnen bei dieser Gelegenheit einen unmaßgeblichen Rat geben darf, ganz sine pecunia, wissen Sie, machen Sie, solange Sie hier sind, mal ruhig alles mit, was Ihr Vetter macht. In Ihrem Fall kann man gar nichts Schlaueres tun, als einige Zeit zu leben, wie bei leichter Tuberkulosis pulmonum. Ja, also dann mal los mit dem Lustwandel und nachher die Quecksilberzigarre ins Gesicht gesteckt. Immer hübsch aufschreiben, Ziemsen, dienstlich, gewissenhaft, sondern will ich die Kurve sehen. Ihr Herr Vetter soll auch gleich mitmessen. Messen kann nie was schaden. Morgen, die Herren. Gute Unterhaltung. Morgen. Morgen allerseits. Schön geschlafen. Neckerei, Viaticum. Unterbrochene Heiterkeit. Sehr netter Mann. Es machte mir Spaß, ihm zuzuhören. Quecksilber, Zigarre für Thermometer ist doch ausgezeichnet. Die Vettern hatten einen Weg auf der Rückseite des Sanatoriums eingeschlagen, der einen dünn bewaldeten Hang hinaufführte. Reichlich geradezu war es ja, wie er mir so sagte, dass ich grün aussehe. Aber stimmt, ist mir selber aufgefallen, im Vergleich mit euch hier oben. Zu Hause habe ich es nicht so bemerkt. Ich will mir gern vornehmen, mich, wie er sagt, ganz nach deiner Lebensweise zu richten. Was soll ich denn sonst auch wohl tun hier oben? Ein Trupp von Gästen beiderlei Geschlechts kam ihnen entgegen. Da sie bergab gingen, hatte ihre Gangart etwas Beschwingtes und Leichtsinniges, was sich ihren Mienen, ihrer ganzen Erscheinung mitteilte, so dass man wohl wünschen konnte, zu ihnen zu gehören. Ein langes, junges Mädchen mit schlecht frisiertem Haar und dummen Augen strich dicht an Hans Castorp vorbei. Und dabei pfiff sie. Nein, das war verrückt. Es pfiff aus ihr. Was machst du denn für ein Gesicht? Hast du das nicht gehört? Sie pfiff. Sie pfiff aus dem Bauch, als sie an mir vorüberkam. Wie diese aufblasbaren Jahrmarktschweinchen aus Gummi, wenn die Luft langsam wieder entweicht. Willst du mir das vielleicht erklären? Ach, Unsinn. Nicht aus dem Bauch. Das war die Kleefeld, Hermine Kleefeld. Die pfeift mit dem Pneumothorax. Womit? Du kannst dich verlangen, dass ich euer Rotfeld schon am ersten Tag verstehe. Es ist etwas aus der Chirurgie. Eine Operation, die hier oben häufig ausgeführt wird. Wenn eine Lunge sehr mitgenommen ist, die andere aber gesund oder vergleichsweise gesund, so wird die Kranke mal einige Zeit von ihrer Tätigkeit dispensiert, um sie zu schonen. Das heißt, man wird hier irgendwo seitwärts aufgeschnitten. Ich kenne die Stelle ja nicht genau, aber Behrens hat es großartig los. Na, hoffentlich. Und dann wird Gas in einen hineingelassen. Stickstoff, weißt du? Und so der verkäste Lungenflügel außer Betrieb gesetzt. Das Gas hält natürlich nicht lange vor. Halbmonatlich etwa muss es erneuert werden. Die junge Dame eben war also mit Gas aufgefüllt? Alle, die da gerade an uns vorbeikamen, haben den Pneumothorax. Sie haben sich zusammengefunden, denn sowas verbindet die Menschen natürlich. Und nennen sich Verein Halbe Lunge. Ein Verein? Das ist gut. Sind Sie auch eingetragen? Der Stolz des Vereins ist jedenfalls Hermine Kleefeld, weil sie mit dem Pneumothorax pfeifen kann. Das kann durchaus nicht jeder. Natürlich benutzt sie das, um die Leute zu erschrecken. Besonders die Neuangekommenen. Das ist wirklich das Komischste, was ich in meinem Leben gehört habe. Verzeih, dass ich so davon spreche, aber Sie selbst sind ja bester Laune, deine pneumatischen Freunde. Warum sind Sie eigentlich derart übermütig, du? Willst du mir das mal sagen? Gott, Sie sind so frei. Ich meine, es sind ja junge Leute und die Zeit spielt keine Rolle für Sie. Und dann sterben Sie womöglich. Warum sollen Sie da ernste Gesichter schneiden? Ich denke manchmal, Krankheit und Sterben sind eigentlich nicht ernst. Sie sind mehr so eine Art Bummelei. Ernst gibt es genau genommen nur im Leben da unten. Wenn du erst länger hier oben bist, wirst du das schon verstehen. Der Weg war jetzt eben geworden und gewährte zwischen windschiefen Kiefern einen Blick auf das Dorf. Sie setzten sich auf eine schlicht gezimmerte Bank. Jetzt willst du sicher von mir die Namen all dieser Gipfel wissen. Nein, das interessiert mich im Moment nicht so. Was ich dich fragen wollte, der Fall in meinem Zimmer war also gerade eingegangen, als ich kam. Sind sonst schon viele Todesfälle vorgekommen, seit du hier oben bist? Mehrere, sicher. Aber sie werden diskret behandelt. Wenn neben dir jemand stirbt, das merkst du gar nicht. Der Sarg wird in aller Frühe gebracht, wenn du noch schläfst. Und abgeholt wird der Betreffende auch nur zu solchen Zeiten, zum Beispiel während des Essens. Hinter den Kulissen also? Ja, so kann man sagen. Aber neulich, es ist nun, warte mal, möglicherweise 8 Wochen her. Dann kannst du nicht neulich sagen. Was? Also nicht neulich. Du bist aber genau. Also vor einiger Zeit, da habe ich doch einmal hinter die Kulissen gesehen. Das war, als sie der kleinen Huyus, einer katholischen, das Viaticum brachten, weißt du, die letzte Ölung. Sie war noch auf, als ich hier ankam, und ausgelassen, lustig konnte sie sein, so dalberig, recht wie ein Backfisch. Dann ging es plötzlich rapide mit ihr. Sie stand nicht mehr auf. Und nun kam also der Priester, während alles beim Tee war, nachmittags. Aber ich hatte verschlafen. Und wie ich über den Korridor gehe, da kommen sie mir im Geschwindschritt entgegen, in Spitzenhemden, ein goldenes Kreuz voran, zum Zimmer der kleinen Huyus. Du lieber Himmel. Und nun male dir meinen Schrecken aus. In dem Augenblick, wo der Priester den Fuß über die Schwelle setzt, geht da drinnen ein Zeter Mordio an, ein Gekreisch. Du hast nie so etwas gehört. 3-4 Mal hintereinander und danach ein Schreien ohne Pause. Es lag ein Jammer darin und ein Entsetzen und Widerspruch, dass es nicht zu beschreiben ist. Und so ein gräuliches Betteln war es auch zwischendurch. Und dann, auf einen Schlag, wird es hohl und dumpf, als ob es tief aus dem Keller käme. Wieso aus dem Keller? Sie war unter die Decke gekrochen. Ich konnte ins Zimmer sehen. Man sah im Bett nichts als eine formlose Masse, die bettelte und grauenhaft protestierte und mit den Beinen strampelte. Sie muss noch eine Menge Kraft gehabt haben, wenn sie sich so wehrte. Es war nur die Angst, die ihr so viel Kräfte gab. Sie war ja ein junges Mädchen. Da muss man es schließlich entschuldigen. Aber auch Männer führen sich manchmal so auf, was natürlich eine unverzeihliche Schlappheit ist. Behrens weiß übrigens, mit ihnen umzugehen. Er hat den richtigen Ton in solchen Fällen. Was für einen Ton? Stellen Sie sich nicht so an, sagt er. Wenigstens hat er es neulich zu einem gesagt. Wir wissen es von der Oberin, die dabei war und den Sterbenden festhalten half. Es war so einer, der zu guter Letzt eine scheußliche Szene machte und absolut nicht sterben wollte. Da hat Behrens ihn angefahren. Stellen Sie sich gefälligst nicht so an, hat er gesagt. Und sofort ist der Patient still geworden und ganz ruhig gestorben. Na, höre mal, das ist aber stark. Ein Sterbender ist doch gewissermaßen ehrwürdig. Man kann ihn doch nicht so mir nichts, dir nicht. Das will ich nicht leugnen. Aber wenn er sich nun doch dermaßen schlapp benimmt? Nein, das geht nicht. Das geht ganz entschieden nicht. Also, du erzählst dir Sachen. Psst, sei still. Da kommt Settembrini. Auf dem Weg war ein Fremder aufgetaucht. Ein zierlicher, brünetter Herr mit schön gedrehtem schwarzem Schnurrbart. Auf seinen Stock gestützt blieb er in anmutiger Haltung vor ihnen stehen. Guten Morgen, die Herren. Satana. Das Alter wäre schwer zu schätzen gewesen. Denn wenn auch seine Gesamterscheinung jugendlich wirkte, so war sein Haar doch an den Schläfen schon silbrig durchsetzt. Sein Anzug, gelblich karierte Hosen und ein flausartiger Rock, war weit entfernt, Anspruch auf Eleganz zu erheben. Seine schwarze Krawatte war abgenutzt und Manschetten trug er offenbar überhaupt nicht. Dennoch ist er zweifellos ein Herr. Dafür spricht sein gebildeter Gesichtsausdruck und auch die Haltung. Die Mischung aber von Schäbigkeit und Anmut, schwarze Sammetaugen dazu und der weich geschwungene Schnurrbart des Fremden erinnerten Hans Castorp zugleich an ausländische Musikanten, die in den heimischen Höfen aufspielten und ihren Schlapphut hinhielten, damit man ihnen 10 Pfennigstücke aus den Fenstern hineinwürfe. Das ist ja ein Drehorgelmann. Mein Vetter Hans Castorp, Herr Settembrini. Die Herren sind aufgeräumt. Mit Grund, ein prächtiger Morgen. Der Himmel ist blau, die Sonne lacht. Man könnte in der Tat vergessen, wo man sich befindet. Und? Hat die düstere Zeremonie der ersten Untersuchung schon stattgehabt? Ist sie glimpflich verlaufen? Wie viele Monate hat man ihnen aufgebrummt? 6 oder gleich 9? Man ist ja nicht knauserig hier. Sie sind im Irrtum, Herr Settembrini. Ich bin nicht krank. Ich besuche nur meinen Vetter Ziemsen auf ein paar Wochen und will mich bei dieser Gelegenheit auch ein bisschen erholen. Potztausend! Sie sind nicht von den Unsrigen. Sie sind gesund. Sie hospitieren hier nur, wie Odysseus im Schattenreich. So, so, so. Sie, sie, sie. Ganz freiwillig kommen Sie also herauf zu uns Heruntergekommenen und wollen uns einige Zeit das Vergnügen Ihrer Gesellschaft gönnen. Nun, das ist schön. Und, welche Frist haben Sie in Aussicht genommen? 3 Wochen. Oh Dio, 3 Wochen, haben Sie gehört, Leutnant? Hat es nicht fast etwas Impertinentes zu sagen, ich komme auf 3 Wochen hierher und reise dann wieder? Darf ich fragen, welchen Beruf Sie ausüben, drunten im Leben? Oder wohl richtiger, auf welchen Sie sich vorbereiten? Ich habe eben ein Ingenieursexamen hinter mir und beabsichtige, im Schiffsbau zu arbeiten. Ein Schiffsbaumeister? Aber das ist ja großartig. Seien Sie überzeugt, dass ich das großartig finde, obgleich meine eigenen Fähigkeiten in anderer Richtung liegen. Herr Settembrini ist Literat. Er hat auch schon für deutsche Blätter geschrieben. Das ist richtig. Aber wir sprachen von Ihnen, Ingenieur. Ein Schiffsbaumeister also. Wissen Sie, dass Sie zusehends emporwachsen in meinen Augen? Sie sitzen da plötzlich als der Vertreter einer ganzen Welt der Arbeit und des praktischen Genies. Ich bin ja eigentlich noch Student und fange erst an. Gewiss. Und aller Anfang ist schwer. Überhaupt alle Arbeit ist schwer, die diesen Namen verdient, nicht wahr? Ja, das weiß der Teufel. Ja, sogar den Teufel rufen Sie an, um das zu bekräftigen. Wissen Sie auch, dass mein großer Lehrer eine Hymne an ihn gerichtet hat? Erlauben Sie, an den Teufel? An ihn selbst. Sie wird in meiner Heimat zuweilen gesungen. O salute, o satana, o ribellione, o forza vindice della ragione. Aber dieser Teufel wird es wohl kaum sein, den Sie im Sinne hatten. Denn der steht mit der Arbeit auf ausgezeichneter Fuß. Herr Settembrini, Sie nehmen meine Worte viel zu genau. Jedenfalls haben Sie einen ebenso anstrengenden wie ehrenvollen Beruf erwählt. Ja, die Anforderungen sind kolossal heutzutage. Und wenn man nun auch nicht der Stärkste ist. Ich bin ja hier nur zu Gaste, aber der Stärkste bin ich doch auch nicht gerade. Und da müsste ich lügen, wenn ich behaupten wollte, dass mir das Arbeiten so ausgezeichnet bekäme. Recht gesund fühle ich mich eigentlich nur, wenn ich gar nichts tue. Zum Beispiel jetzt. Jetzt? Ach, ich bin noch so neu hier oben. Ich habe auch nicht ganz richtig geschlafen und da war das erste Frühstück wirklich zu ausgiebig. Nicht einmal meine Zigarre wollte mir heute Morgen schmecken. Ich bin ohne Erfahrung auf diesem Gebiet. Aber unser Hofrat ist ein Anhänger Ihres Lasters. Haben Sie schon seine Bekanntschaft gemacht? Ja, vorhin, als wir fortgingen. Es war beinahe so etwas wie eine Konsultation, aber sine pecunia, wissen Sie? Er sah gleich, dass ich ziemlich anämisch bin. Und dann riet er mir, hier oben so zu leben wie mein Vetter. Viel auf dem Balkon zu liegen und regelmäßig messen soll ich mich auch, hat er gesagt. Vorzüglich. Wie heißt es doch in der Oper Ihres Meisters? Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig. Heißa, hopsassa. Sie werden seinen Rat befolgen? Zweifelsohne, wie sollten Sie nicht? Ein Satanskerl, unser Hofrat. Und wirklich stets lustig. Wenn auch zuweilen ein wenig gezwungen. Er neigt zur Schwermut. Der Tabak macht ihn schwermütig. Weshalb unsere verehrungswürdige Frau Oberin, die ihm den Haushalt führt, die Vorräte in Verwahrung genommen hat und ihm nur kleine Tagesrationen zuteilt. Kennen Sie unsere Oberin schon? Nein, bedaure. Sie stammt aus dem Geschlechte derer von Mühlendonk, mein Herr. Von der medizeischen Venus unterscheidet sie sich dadurch, dass sie dort, wo sich bei der Göttin der Busen befindet, ein Kreuz zu tragen pflegt. Mit Vornamen heißt sie übrigens Adriatica. Adriatica von Mühlendonk. Das mutet ja geradezu mittelalterlich an. Mein geehrter Herr, hier gibt es manches, was mittelalterlich anmutet. Ich für meine Person bin überzeugt, dass unser Hofrat einzig und allein aus künstlerischem Stilgefühl dieses Petrefakt zur Oberaufseherin seines Schreckenspalastes gemacht hat. Er ist nämlich Künstler, das wissen Sie nicht? Er malt in Öl. Was wollen Sie? Das ist nicht verboten, nicht wahr? Es steht jedem frei. Ich finde Sie aber spöttisch, Herr Settembrini. Sie meinen boshaft. Ja, boshaft bin ich ein wenig. Ich hoffe, Sie haben nichts gegen die Bosheit, Ingenieur. In meinen Augen ist sie die glänzendste Waffe der Vernunft gegen die Mächte der Finsternis und der Hässlichkeit. Bosheit, mein Herr, ist der Geist der Kritik. Und Kritik bedeutet den Ursprung des Fortschrittes und der Aufklärung. Ich fürchte, wir müssen nun in die Liegekur. Unser Leutnant treibt zum Dienst. Gehen wir also. Wir haben den gleichen Weg. Rechts hin, welcher zu dies des gewaltigen Mauern hinanstrebt. Ah, Vergil, Vergil. Und während sie sich auf den Heimweg machten, fing er an, lateinische Verse vorzutragen, unterbrach sich jedoch, als irgendein junges Mädchen, durchaus nicht sonderlich hübsch, ihnen entgegenkam. Eieiei, lalala, du süßes Käferchen, willst du die meine sein? Seht doch, es funkelt ihr Auge in schlüpfrigem Licht. Und er sandte dem Mädchen eine Kusshand nach. Er hat das arme Ding ganz verlegen gemacht. Das ist ja ein rechter Windbeutel. Dabei blieb Hans Castorp auch, als Settembrini nach seiner galanten Anwandlung wieder zu medisieren begann. Hauptsächlich hatte er es auf Behrens abgesehen, stichelte über den Umfang seiner Hände und hielt sich bei seinem Titel auf, den er von einem an Gehirntuberkulose leidenden Prinzen erhalten habe. Wissen die Herren übrigens, dass er der Erfinder der Sommersaison ist? Ja, der Hofrat und kein anderer. Dem Verdienste seine Krone. Früher haben im Sommer ja nur die Treuesten der Treuen in diesem Tale ausgeharrt, bis unser Humorist die Lehre aufstellte und verbreitete, dass die sommerliche Kur sogar besonders wirksam und geradezu unentbehrlich sei. Seitdem geht das Geschäft im Sommer so flott wie im Winter. Genie. Intuition. So ging es weiter. Und Hans Castorp lachte herzlich und gutmütig über diesen Sturzbach zungenfertiger Lästerungen. War es den Reden Settembrinis oder dem Gefälle der Straße zu danken? Jedenfalls war der Rückmarsch überraschend geschwind vonstatten gegangen. Halt! Welch ein Anblick! Dort wandeln ja unsere beiden Höllenrichter, der Hofrat und Krokowski, der alle Geheimnisse unserer Damen weiß. Dieser Mann hat in seinem Kopf nur einen Gedanken und der ist schmutzig. Sie haben seine Bekanntschaft gemacht, Ingenieur? Nun, und? Ich fange an zu vermuten, dass auch er Ihnen gefallen hat. Ich weiß wirklich nicht, Herr Settembrini. Ich bin ihm erst flüchtig begegnet und dann bin ich auch nicht so rasch von Urteil. Ich sehe mir die Leute an und denke, so bist du also. Nun, gut. Das ist Dumpfsinn. Urteilen Sie. Dafür hat die Natur Ihnen Augen und Verstand gegeben. Sie fanden, ich spreche boshaft, aber wenn ich es tat, geschah es vielleicht nicht ohne pädagogische Absicht. Wir Humanisten haben alle eine pädagogische Ader. Noch im Lift führte er dies weiter aus und verstummte erst, als die Vettern im zweiten Stockwerk den Aufzug verließen. Adios. Auf Wiedersehen. Er selber fuhr bis zum dritten weiter, wo er, wie Joachim erzählte, ein kleines Zimmer nach hinten hinaus bewohnte. Dieser Settembrini hat wohl kein Geld. Nein, das hat er wohl nicht. Oder nur gerade so viel, um den Aufenthalt hier bestreiten zu können. Sein Vater war auch schon Literat, weißt du. Und ich glaube, der Großvater auch. Ja, dann. Bist du denn öfter mit ihm zusammen? Gedankenschärfe. Aber Joachim konnte nur noch behindert und undeutlich antworten, denn er hatte aus einem rotledernen Etui ein kleines Thermometer genommen und in den Mund gesteckt. So ausgerüstet nahm er draußen auf dem Balkon im Liegestuhl Platz. Hans Castorp wollte das Ergebnis der Messung abwarten und blickte in den Garten hinab, wo die allgemeine Liegehalle nun von Patienten bevölkert war. Wie lange dauert denn das Messen? Joachim hob 7 Finger empor. 7 Minuten müssen doch jetzt um sein. Joachim schüttelte den Kopf. Etwas später nahm er das Thermometer aus dem Mund. Ja, wenn man hier aufpasst der Zeit, dann vergeht sie sehr langsam. Ich habe das Messen 4-mal am Tage ordentlich gern, weil man dabei doch merkt, was das eigentlich ist. Eine Minute oder gar ganze 7. wo man sich hier die 7 Tage der Woche so grässlich um die Ohren schlägt. Du sagst eigentlich. Die Zeit ist doch überhaupt nicht eigentlich. Wenn sie einem lang vorkommt, so ist sie lang. Und wenn sie einem kurz vorkommt, so ist sie kurz. Aber wie lang oder kurz sie in Wirklichkeit ist, weiß niemand. Hans Castorp war durchaus nicht gewohnt zu philosophieren. Dennoch fühlte er jetzt den Drang dazu. Wieso denn? Wir messen sie doch. Wir haben Uhren und Kalender. Eine Minute dauert so lange, wie der Sekundenzeiger braucht, um seinen Kreis zu beschreiben. Aber er braucht ja ganz verschieden lange für unser Gefühl. Um messbar zu sein, müsste die Zeit doch gleichmäßig ablaufen. Und wo steht geschrieben, dass sie das tut? Hör mal, was hast du denn? Ich glaube, es greift dich an bei uns. Sei still. Ich bin sehr scharf im Kopf heute. Was ist denn die Zeit? Willst du mir das mal sagen? Den Raum nehmen wir doch mit unseren Organen wahr, mit dem Gesichtssinn und dem Tastsinn. Schön. Aber welches ist denn unser Zeitorgan? Siehst du? Da sitzt du fest. Aber wie wollen wir denn etwas messen, wovon wir genau genommen rein gar nichts, nicht eine einzige Eigenschaft auszusagen wissen? Die Zeit läuft also nicht gleichmäßig ab. Für unser Bewusstsein nicht. Wir nehmen nur der Ordnung halber an, dass sie es tut. Und unsere Maße sind doch bloß Konvention. Dann ist es wohl auch bloß Konvention, dass ich hier 4 Striche zu viel habe auf meinem Thermometer. Aber wegen dieser paar Striche muss ich mich hier herumräkeln und kann nicht Dienst machen. Das ist eine ekelhafte Tatsache. Besser, ich gehe jetzt hinüber in mein Zimmer. Ich habe zwar noch eine Menge Gedanken über die Zeit im Kopf, aber ich will dich nicht damit aufregen, da du sowieso zu viel Striche hast. Wir können später darauf zurückkommen. Der Zauberberg von Thomas Mann. Bearbeitung Valerie Stiegele. Erster Teil. Produktion Bayerischer Rundfunk 2000. Spannende Fälle aus alter Zeit. Knisterkrimis und Hörspielschocker mit großen Stimmen. Neue Folgen, neue Fälle. Die gibt's in der neuen Staffel von Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Natürlich mit niemand Geringerem als Schauspieler und Hörspielfan Bastian Pastewka. Egal ob NostalgikerIn oder NeueinsteigerIn, diesen Podcast möchte ich von Herzen empfehlen. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge, jeweils mit einem Hörspiel in voller Länge. Und zwar einem Krimi aus den ARD-Archiven, kuratiert von Pastewka selbst. In jeder Folge erzählt er noch zusätzlich Kurioses und Interessantes – zum Hörspiel, den DarstellerInnen, der Zeit, in der das Hörspiel produziert wurde. Und das macht er extrem unterhaltsam. Jeden Donnerstag neu, in der ARD-Audiothek.